Kundgabennummer 8139 vom 30.03.1962. Nehmet euer Kreuz auf euch. Ich bin euer aller Vater. Und alles, was geschieht oder zugelassen ist, ist ein Beweis der übergroßen Liebe zu seinen Kindern. Und es dienet euch zur Vollendung. Doch ihr könnet mich jederzeit bitten, dass ich euch euer Kreuz tragen helfe, wenn es euch zu schwer dünkt. Dann rufet mich in Jesus an und dann geht ihr auch den Weg zum Kreuz durch eure Anerkennung des göttlichen Erlösungswerkes, das der Mensch Jesu auf Erden vollbracht hat für euch, um eure einstige große Sündenschuld zu tilgen. Er ist der Kreuzträger. Und rufet ihr also zu mir in ihm, dann nehme ich euch gern die Last des Kreuzes ab und trage sie für euch. Oder auch, ich gebe euch Kraft, das Kreuz selbst zu tragen. Und es wird euch nicht so schwer drücken. Die Last wird leichter werden. Und ihr geht den Weg der Nachfolge Jesu, der gesagt hat, nehmet euer Kreuz auf euch und folget mir nach. Also hat Jesus euch schon angekündigt, dass ihr Menschen ein Kreuz werdet zu tragen haben, wenn ihr ihm nachfolgen wollet. Doch Jesus ist und bleibt euer Vater von Ewigkeit. Denn ich selbst war in ihm. Ich selbst bin in ihm für euch zu einem schaubaren Gott geworden. Aber auch durch mein Menschsein auf Erden bin ich euch so verbunden, dass ich alle eure Nöte verstehe und dass ich darum auch bereit bin, euer Kreuz auf meine Schultern zu nehmen und es zu tragen für euch, wenn es euch zu schwer dünkt. Doch es geht euch auch immerwährend neue Kraft zu. Und diese Kraft aus mir ist Gnade, die ich am Kreuz für euch erworben habe durch meinen Tod. Ihr nehmet also immer diese Kraft in Anspruch, wenn ihr zu mir in Jesus betet. Wenn ihr von mir und meinem Erlösungswerk Kenntnis nehmet. Wenn ihr euch hineinversetzet in mein Leiden und Sterben. Wenn ihr an mich glaubet, der ich im Menschen Jesu über die Erde wandelte und für euch die Sündenschuld tilgte durch meinen Kreuzestod. Der Zustrom von Gnade ist euch gewährleistet, wenn ihr mich anerkennt. Und diese Gnade äußert sich in verstärktem Willen, in der Kraft, euer Leben auf Erden zu führen nach meinem Willen. Und ist auch der Körper schwach und elend, so wird doch die Seele berührt von jener Kraft. Und diese Zusicherung soll euch auch körperliche Leiden und Gebrechen ertragen lassen. Denn der Körper bleibt nicht bestehen, die Seele aber ist unvergänglich und sie gewinnt das Leben, das ewig währet. Amen.